Schiebe zieht. Wie von seinem Hande sieht die Glorie, Gott als Streit. Ich folge dir, erklärte Held dir, wir singen Menschschaften von. Triumph, der Tod ist weggenommen, der auf der Welt der Geister lag. Triumph, Triumph, folge dir, erklärte Held, der Tod ist weggenommen. Triumph, Triumph, ich folge dir, ich folge dir, verklärter Held. Ich folge dir, verklärter Held, dir, wir sind Gemeinschaften von. Ich folge dir. Ich folge dir, ich folge dir, ich folge dir, das erklärte Held dir, wir singen dir den scharfen Frommen. Triumph, der Tod ist weggenommen, der auf der Welt ihr Geister lag. Triumph, Triumph, ich folge dir, erklärte Held, der Tod ist weggenommen. Triumph, Triumph, ich folge dir. Ich folge dir, verklärter Held, ich folge dir, verklärter Held, dir, wir singen scharfen Fromm. Ich folge dir, verklärter. Ich folge dir, verklärter Held. Erde, so wird es richtig Stroh erfüllt. Er tritt das Haupt der Hölle nieder. Er bringt die Rebelle wieder. Der Himmel nimmt der Heilige. Thank you. dein Gott, dein ist das Reich, die Macht ist dein, mein Herr, mein Gott. Dein ist das Reich, die Macht ist dein. Thank you. Ohre Gottes. Öffnet euch! Öffnet, ihr Tore Gottes, öffnet, öffnet euch! Der König zieht in sein Reich, macht an ihr Seraphinen hören. Er steigt auf seines Vaters, auf seines Vaters Thron. Macht an, macht an! Seine Reihe, steigt auf seines Vaters Thron, steigt auf seines Vaters Thron, auf seines Vaters Thron. Seines Vaters Thron, er schreit auf seines Vaters Thron.